4b. Was ist richtig? Was ist falsch? Hören Sie weiter und kreuzen Sie im Buch an. Anna Maria kommt aus Kolumbien. Richtig. Reiko kommt aus Japan. Richtig. Nicole kommt aus Österreich. Falsch. Nicole kommt aus Australien. Ahmed kommt aus der Türkei. Richtig. Margareta kommt aus der Schweiz. Falsch. Margareta kommt aus Schweden. Fatima kommt aus Ägypten. Richtig. Dan und Mathis kommen aus Polen. Falsch. Dan und Mathis kommen aus Belgien. Sarah und Jasmin kommen aus Tansania. Richtig. Nadine kommt aus Frankreich. Falsch. Nadine kommt aus Österreich. Mark kommt aus den USA. Richtig.